Hallo, hallo, meine lieben Freunde, hallo, lieber Peter, willkommen zurück im Studio hier im schönen, heißen Teresina in Brasilien. Danke, auch an dich. Schön, dass du hier bist. Oh, danke, ich fühle mich sehr wohl hier neben dir. Ich fühle mich pudelwohl hier, ja. Es freut mich echt total. Wir haben uns ja entschieden, dass wir einiges auf Deutsch aufnehmen werden, mit Peter hier ein bisschen plaudern. Und jetzt werden wir über das Predigen des Evangeliums reden. Von meinem Verständnis her ist es unwahrscheinlich wichtig, dass jeder Christ das Evangelium predigt. Das ist für mich sehr klar. Da habe ich genügend Bibelstellen dafür. Gleichzeitig sehe ich den Kampf, den viele Christen haben, wenn sie das Evangelium predigen sollen. Und gleichzeitig sehe ich auch unwahrscheinlich viel Verdammnis, weil sie das Evangelium eben nicht predigen. Ist das nur meine Perspektive oder empfindest du das auch so? Ja, du hast jetzt verschiedene Punkte angeschnitten. Der Krampf und den Druck. Ja, wir kommen ja noch etwas später auf die Punkte, warum es nicht zwingend so sein muss. Aber wo erlebst du das, dass es Krampf ist? Ich erlebe das so, dass viele Leute, die leben unter diesem Druck, wir müssen das Evangelium predigen. Da wird zum Beispiel, Bibelstellen werden da verwendet vom Ezekiel, wenn ich mich nicht irre, ist es das 22. Kapitel, wo dann steht, das Blut wird von deinen Händen gefordert, wenn er die Menschen nicht warnt. Weißt du, und viele Christen wurden ja unter Druck gesetzt mit, du bist schuld, wenn er in die Hölle geht, weil du das Evangelium denn nicht gepredigt hast. Von dem her leben sie dann mit diesem Druck und dann mit dem Krampf, weil alles, was ich mache, was nicht auf dem Herzen kommt, das mache ich ja verkrampft. Und wenn ich das Evangelium den anderen predige, weil ich Angst habe, dass ich letztendlich von Gott eine drüber bekomme, weil der geht in die Hölle und ich bin jetzt schuld, dann predige ich das Evangelium verkrampft und nicht aus Leidenschaft, weil ich diesen Menschen so sehr liebe. Okay. Oder ist das nur meine Sichtweise? Ja, einen Großteil meines Lebens kenne ich nur so. Krampf. Ich habe eine verrückte Aussage gemacht. Willst du die hören? Unbedingt, ja. Verrückte Aussagen, die bleiben gut hängen. Wir haben mit Daniel, wir sind vor 2 Wochen hier gesessen. Ich saß hier, Daniel saß hier in deinem Stuhl. Aha. Und wir haben auf Portugiesisch einige Sachen aufgenommen. Und da habe ich folgende Aussage gemacht. Schauen, ob sie dir gefällt, schauen, ob sie euch gefällt. Mir gefällt sie nach wie vor sehr gut. Jemand, der die Menschen, denen er das Evangelium weitergibt, nicht aufrichtig, bedingungslos und so liebt, dass er bereit ist, das Leben für sie niederzulegen, der soll aufhören, das Evangelium zu predigen, soll sich eine Zeit lang in seinem Zimmer einsperren mit Fasten und Beten, sein Herz so ändern lassen, dass er die Menschen wirklich liebt und dann zurück hinausgehen, das Evangelium predigen. Mir gefällt sie. Ja, weil du die Menschen liebst. Ja, aber das hat ja eine Auswirkung. Ich bin überzeugt davon. Die tatsächliche Auswirkung meinem Gegenüber, dem Menschen gegenüber, der vor mir ist. Und wenn er mir wichtig ist, wird mir wichtig sein, was bei ihm ankommt. Ja, weißt du, was interessant ist, wenn Jesus sagt, ich finde es faszinierend, dass Jesus den 11 Aposteln in Matthäus 28 gesagt hat und auch in Markus 16. Matthäus 28, das nennen wir den Missionsbefehl. Da sagt er ihnen, sie müssen hinausgehen und das Evangelium predigen, aber dann in Apostelgeschichte 1 sagt er, sie dürfen das Evangelium nicht noch predigen. Also in Matthäus 28 sagt er, geht raus, dann sagt er kurze Zeit später, geht nicht raus. Wäre cool, wenn du das auflöst. In Matthäus 28 sagt er mal klar, ihr müsst das Evangelium der ganzen Welt predigen, jeder Kreatur. Aber dann sagt er in Apostelgeschichte 1, ihr dürft das noch nicht machen, bis ihr nicht mit dem Heiligen Geist getauft seid. Und dann sagt er etwas Interessantes, ihr werdet Kraft empfangen, um Zeugen zu sein. Und das Wort Zeugen im Griechischen bedeutet Martyrer. Das heißt, das Evangelium zu predigen, da brauchen wir so eine Kraft des Heiligen Geistes, dass wir bereit sind, für die Menschen zu sterben, denen wir das Evangelium predigen. Wow. Mhm. Und darum ist so viel Kampf drinnen. Weil viele Christen haben, die leben weder in dieser Liebe, dass sie bereit sind, für den Menschen Leben wiederzulegen, noch leben sie in der Kraft. Mhm. Dann denken sie, sie müssen Überzeugungsarbeit führen. Ich muss irgendwie den Weg finden, um den zu überzeugen. Anstatt zu verstehen, das ist ja der Job des Heiligen Geistes, das ist nicht meine Aufgabe. Ziemlich freisetzend, wenn man das ja, weiß. Total freisetzend. Es ist ja die Kraft des Heiligen Geistes, die über euch kommen wird, nicht eure Kraft. Ihr seid jetzt gut genug geschult. Was haben wir gemacht? Wir stecken Leute in eine Schule, schulen sie, Evangelisten zu sein, mhm. anstatt sie zu schulen, wie sie lernen, mit der Kraft umzugehen. Ja, im Prinzip, dass es darum geht, dass die Leute lernen, etwas zu tun, ohne zu wissen, dass es ihr Sein eigentlich ist. Genau. Also für mein Wesen strenge ich mich nicht an. Was hat dich freigesetzt, das Evangelium zu predigen? Du hast ja schon als sehr junger angefangen. Mit 16, du warst Jugendlicher, ja. 16, ja. War das damals schon diese Erkenntnis? Ah, gute Frage. Oder war das einfach nur so ein Brennen, was du nicht für dich behalten konntest? Man erkennt es, klar, Stück für Stück für Stück, aber dieses mich hält nichts auf, es ist so gut, ich muss es weitergeben. Was war so ausschlaggebend? Nein, mit 16, da war es eher so christliches Pflichtbewusstsein. Weißt du, mein Papa war ja Pastor, wir gingen wöchentlich hinaus und wir machten wöchentlich so, wir nannten das Freiversammlungen, wo wir dann uns am Hauptplatz hinstellten, mit der Gitarre wurde gespielt und da wurde dann auch das Evangelium gepredigt und ich habe das dann auch selbst dort viel mitgeteilt, das Evangelium, und dann haben wir Leute in Gespräche involviert. Das war einfach, ein guter Christ musste das machen. Und dann habe ich mich halt sehr viel beschäftigt, damit ich gut argumentieren kann. Dann machten wir alles Mögliche, wir machten eine Teestube, nannten wir das, wo wir Kaffee und Tee und Kekse und Kuchen machten und luden wir die Leute ein zu einem Gespräch. Mhm. Und ich habe dann einfach gelernt, wirklich theologisch gut zu argumentieren. Das war ich in meinen Teenagerjahren. Ich kannte mich erinnern, dann hatte ich einmal so einen, der ein absoluter, der er war echt unwahrscheinlich clever und konnte gut argumentieren. Der wollte mir unbedingt beweisen, dass das Ganze mit dem Gott und Jesus Unsinn ist. Dann hatten sich zwei gefunden. Und am Ende, circa 3 Stunden, habe ich die Diskussion gewonnen. Und er ging war raus. Gut, oder nicht? Na, war schlecht. Aber gut, weißt du warum? Weil ich daraus gelernt habe. Der Herr sagte zu mir, die Diskussion hast du gewonnen, aber den Menschen hast du verloren. Das war ein Stich in mein Herz, Peter. Kannst du bis heute spüren, oder? Die Diskussion hast du gewonnen, den Menschen hast du verloren. Das war ein Stich in meinem Herzen. Ich habe gesagt, ich will keine Diskussion mehr gewinnen, ich will Menschen gewinnen. Und das war für mich ein unwahrscheinlicher Wendepunkt, wo ich gesagt habe, ich muss den Menschen lieben, nicht ihn versuchen, zu einer Gemeinde zu bringen. Und weißt du, und dann habe ich eben auch den Herrn gebeten, dass er mich sein Herz spüren lässt für die, die ihn nicht kennen. Und das waren so einschneidende Erlebnisse in meinem Leben. Erstens, den Menschen gewinnen, nicht die Diskussion gewinnen. Zweitens, den Menschen so zu sehen, wie er ihn sieht. Und eine andere Sache war auch halt noch Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist die Kraft Gottes. Für alle, die glauben, ist es die Kraft Gottes. Und für die, die verloren gehen, ist es Torheit. Aber weißt du, der Gedanke, Peter, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Nicht meine Worte, wie klug ich bin, wie toll ich diskutieren kann. Auch nicht, wie gut ich das Evangelium präsentiere, ist die Kraft Gottes. Das ist, finde ich, mega spannend. Weil zum einen, was ist das Evangelium? Wenn ich weiß, was es ist. Und wenn das allein schon reicht, als Kraft, die Wirkung hat, dann werde ich nicht präsentieren müssen. So einfach ist das. Vielleicht wäre das gut, wenn wir hier einhaken und einfach mal in einfachen Sätzen sagen, was ist das überhaupt, das Evangelium? Weil das Evangelium predigen, also ich glaube, im normalen Sprachgebrauch müsste man einfach vielleicht in die Wortbedeutung reingucken. Mhm. Was ist Evangelium überhaupt? Soweit ich weiß, ist es einfach eine Nachricht, die zu gut ist, um wahr zu sein. Genau. So. Genau. Also, ich mag das Wort unglaublich nicht, weil dann glaube ich es ja nicht. Es ist mega. Also mega, mega, mega. Und ja, also ich weiß, es gibt Leute, die haben mit dem Wort unglaublich Probleme. Ich respektiere das. Und ich habe kein Problem, das Wort zu verwenden. Und ich werde es sagen, warum. Weil ich sage das nicht, Wort unglaublich, meinst du? Ja. Ich sage nicht, ich glaube das nicht. Ich sage, das ist so gut, dass es für Menschen unglaublich wirkt. Das heißt, das ist so... Das wirkt unglaublich. Genau. Ja, das hilft, da kann man sich dann... Wenn ich sage, nein, ich bin ungläubig, ist eine andere Sache. Wenn ich sage, diese Sache ist unglaublich, zum Beispiel zu sagen, irgendwann werden Menschen am Mars leben, das ist unglaublich. Das heißt, das ist eine so großartige Sache, dass das eigentlich gar nicht möglich ist, wirklich zu glauben. Von dem her, für mich ist das Wort, ich sehe das etwas differenzierter. Ja. Aber ich respektiere auch, wenn Leute dieses Wort ablehnen. Klingt das liebevoll. Respektiere ich immer, absolut. Aber ich sehe das eben, die Sache ist so riesengroß. Mhm. Und das Evangelium ist eine Sache, die das Wort bedeutet, wie du es gesagt hast, es ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Es ist nur gute Nachricht. Im Evangelium ist keine schlechte Nachricht drin enthalten. Nur gute Nachricht. Also mich juckt es jetzt zu wissen, was diese gute Nachricht ist. Wenn ich jetzt noch nichts davon hören würde, würde ich schon wissen, wie kann dieses Wort Evangelium, das so genial ist, dass es zu gut ist, um wahr zu sein, was ist das für mich jetzt? Bevor wir über das reden, meine lieben Freunde, möchte ich noch etwas anderes tun. Das brennt mir eigentlich schon seit Jahrzehnten am Herzen. Ja, vielleicht nicht Jahrzehnte, oder doch. Ich bin ja vor circa 21 Jahren, fast, ja, mehr als 20 Jahren, habe ich Österreich verlassen. Dann lebte ich 10 Jahre in Amerika und jetzt 11 Jahre hier in Brasilien. Und ich habe ja sehr viel in Österreich das Evangelium gepredigt, also Land auf, Land ab. Ich bin durch das ganze Land gereist, wir haben überall, also überall, wir haben Gemeinden begonnen in verschiedenen Bundesländern und ich war da sehr aktiv. Und etwas, was mir so lange brennt, Peter, das den Leuten zu sagen, die meine Sprache sprechen. Ich bin Gott so dankbar, dass ich den deutschsprachigen Menschen dienen darf. Ich finde das wirklich dankbar. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und das ist Folgendes. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus im Römer 1, Vers 16, denn es ist die Kraft Gottes. Und ich habe erlebt, dass so viele Christen folgende Herzenshaltung haben. Deutschland ist verschlossen für das Evangelium. Österreich ist verschlossen. Die Schweizer sind verschlossen. Die Deutschsprechenden, die sind in Brasilien, da ist Erweckung. Aber unsere Leute, mit dieser Herzenshaltung, mit dieser Denkweise, wie soll ich das Evangelium noch predigen, wenn ich mehr rede über die verschlossenen, wenn ich mehr rede über die verschlossenen Deutschsprachigen, als über die Kraft des Evangeliums? Denn ich werde immer das haben, was mein Herz glaubt. Das ist ein Problemdenken, oder? Wenn ich glaube in meinem Herzen, dass derjenige, der das Evangelium predigt, verschlossen ist, wie soll ich erwarten, dass die Kraft des Evangeliums wirkt? Wie soll das überhaupt noch gehen? Oder bin ich da falsch? Nein, ich gehe da voll mit, ja. Naja, ich kann über eins oder das eine oder das andere denken. Ich glaube, Peter, dass das Evangelium durch mich so kraftvoll wirkt, wie sehr ich an die Kraft des Evangeliums glaube. Nicht wie kraftvoll es wirklich ist. Weißt du warum? Weil ich bin ja der Träger dieser Botschaft. Wow. Und wenn ich in meinem Herzen nicht glaube, dass die Kraft im Evangelium ist, sondern derjenige, dessen Herz dafür verschließt, hat mehr Kraft, dann werde ich genau das erleben. Würdest du sagen dann, dass das Evangelium, wie Paulus das sagt, die Power ist und ich dieselbige ebenfalls eine Power habe, das wirkungslos zu machen? Mhm. Absolut. Absolut. Ich habe die Power, alles wirkungslos zu machen, was Power hat. Denk mal, ich gebe euch nur hier einen Gedankengut. Jesus erzählt in Markus und in Matthäus ein interessantes Gleichnis. Er nennt es das Gleichnis vom Sämann. Ich nenne das das Gleichnis vom Herzen. In diesem Gleichnis, Peter, das sagt Jesus, der Same ist das Wort Gottes. Und in drei Herzenshaltungen ist das Wort Gottes powerlos. Das Wort Gottes, welches sprach und schuf, ist powerlos im falschen Herzen. Das heißt, die Kraft des Evangeliums wird powerlos, wenn ich, der das Evangelium predigt, nicht an die Kraft des Evangeliums glaube. Brutal. Brutal. Darüber reden wir das nächste Mal auch unbedingt. Ein bisschen. Schön, dass ihr hier wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir werden jetzt eine Zeit lang reden über das Evangelium. Und mein Ziel ist es, dass ich euch helfen kann, es praktisch selbst zu predigen, damit wir so viele Menschen für unseren geliebten Jesus gewinnen können. Tschüss, bis zum nächsten Mal.